this transmission to the UK. Personal message for dirty deeds. Personal message. Bisschen mehr Druck. Ein wenig lauter, Kilohertz. Power mal mehr rein. Das stimmt was nicht. Das kommt nicht fett rüber hier, Kilohertz. Aber Sync ist da. Hey Dirty, how are you? Never turn out the bass drum. Thank you.